Im ersten Programm von NDR und WDR hören Sie heute die deutschsprachige Erstsendung von Hans und Greta, eine Märchenparaphrase von Erland Josephson. Josephson, 1923 geboren und in der Bundesrepublik vor allem aus Filmen von Ingmar Bergman bekannt, ist einer der vielseitigsten schwedischen Schauspieler der Gegenwart. Seit 1945 spielt er Theater. 9 Jahre lang, von 1966 bis 1975, war er Leiter des Königlichen Theaters in Stockholm. Seitdem arbeitet er als freier Schauspieler, Regisseur und Autor. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören Theaterstücke, Fernsehspiele, Romane, Novellen und nicht zuletzt Hörspiele, in denen er auch als Sprecher und Regisseur mitwirkte. Hören Sie nun in der Übersetzung von Marianne Venu sein 1982 entstandenes Hörspiel Hans und Greta. Unter der Regie von Hans Rosenhauer hören Sie Joachim Wichmann und Eva Ingeborg Scholz als Hans und Greta und in der Rolle der Hexe Hannelore Hoger. Ich muss sagen, wir hatten eine lichte Kindheit. Eine sehr lichte. Sehr arm, aber sehr licht. Unsere Eltern waren arm, aber rechtschaffen und von heiterer Gemütsart. Mama war so lieb. Papa hatte immer Zeit für ein freundliches Wort, mitten am rechtschaffenden und arbeitsreichen Werktag. Sie werden es vielleicht nicht glauben, Herr Redakteur, aber meine Schwester Greta hier war ein richtig hübsches Mädchen. Und mein Bruder Hans war so verspielt und humorvoll. Das hat er sich all die Jahre hindurch bewahrt. Wissen Sie, was er gesagt hat, als er seine erste Volkspension bekam? Greta, das kommt in die Zeitung. Das hast du gesagt? Ich hatte immer ein etwas loses Mundwerk. Was hast du gesagt, Hans? Alles, was jetzt noch steht, steht auf dem Postcheck-Abschnitt. Aber schreiben Sie das nicht. Es ist mir nur so herausgerutscht. Unsere Eltern haben uns immer eingeprägt, dass wir uns anständig ausdrücken sollen. Mama war so lieb. Unsere Eltern waren arm, aber rechtschaffen und von heiterer Gemütsart. Ich weiß nicht, ob das in Ihr Konzept passt, Herr Redakteur, aber so war es. Die Armut war eine gute Schule für den Charakter. So konnten wir den Wohlstand ertragen, ohne hochmütig und verschwenderisch zu werden. Ja, wir haben ein Leben lang als gute Geschwister zusammengehalten. Eine lichte Kindheit verbindet die Menschen. Im Sommer war es schön. Manchmal regnete es, aber es war ein milder Regen. Wir sammelten das Wasser in Tonnen. Es war weich und schön, darin zu baden. Sonst wurde nicht viel gebadet damals, obwohl die Reinlichkeit hoch im Kurs stand, wie man so sagt. So sagt man gar nicht. Waren wir nicht reinlich? Doch, aber nicht hoch im Kurs. In der kleinen, engen Hütte stand die Reinlichkeit hoch im Kurs, so war es doch. Hör mal, wir wollen hier kein Streitgespräch anfangen. Wir haben ein Leben lang als gute Geschwister zusammengehalten. Unsere Erlebnisse in der Kindheit verbinden uns. Dazu gehören auch Bäder in der Regentonne. Und nun genug davon. Unsere Erinnerungen verbinden uns, Herr Redakteur. Das Rauschen des Waldes, Vaters Schnüffeln in der Ecke nach dem Abendbrot, Mutters ängstliche Wärme, Vaters Sparsamkeit, Mutters Emsigkeit, das Glitzern der Sonne auf dem See, die Katze auf der Verandatreppe, der Duft nach dem Scheuerpulver der Hexe und nach Mutters Pfefferkuchen. Erinnere mich nicht. Was hast du denn? Die Kühe des Gutsherrn auf der Weide, der Lattenzaun und der Weg zur Großmutter, den ich mit meinem Körbchen entlang ging. Das warst du doch gar nicht. Das war deine Cousine Rosi. Na, die mit dem lustigen roten Käppchen. Tatsächlich? Na, natürlich war's Rosi. Aber die kannst du vergessen, sie interessiert hier nicht. Rosis Eltern waren nur leidlich rechtschaffen und nicht besonders arm. Rosi hatte Wein im Korb, wenn sie zur Großmutter ging. Ja, natürlich. Die Tante hat Rosi verwöhnt und Rosi hat reich geheiratet, fing an zu saufen und ging zur Analyse. Wo ging sie hin? Hat sie mir erzählt, als ich sie mal traf. Ich gehe zur Analyse, hat sie gesagt. Und dabei so ein Gesicht gemacht, dass mir klar wurde, das muss was Besonderes sein. Naja, aber es ist viele Jahre her. Das kann doch den Herrn Redakteur nicht interessieren. Eben. Die Rosi habe ich nie leiden können. Ich habe ein Trauma. Damit hat sie immer angegeben. Ich wusste nicht, was das war und fragen wollte ich nicht, weil sie dann gemerkt hätte, dass ich keins hatte. Arm sind wir gewesen, Herr Redakteur. Und ein Trauma haben wir nicht gehabt. Weder mein Bruder noch ich. Aber ehrlich ging es bei uns zu. Tja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Natürlich gibt es noch etwas, Greta. Ja, was denn, Hans? Natürlich gibt es noch etwas. Ich komm bloß nicht drauf. Na, wir waren doch draußen im Wald. Ja, das stimmt. Und haben Reisig gesammelt. Eben, genau. Damals gab's genug Reisig. Ja, gibt's wohl immer noch, aber es fällt nicht mehr so auf. Nein. Die Leute pfeifen auf den Reisig. Der Reisig gehörte sozusagen dazu, zu Mühsal und Rechtschaffenheit, zu Armut, aber Ehrlichkeit. Und was ist Reisig heutzutage? Können Sie das sagen, Herr Redakteur? Was ist aus dem ehrlichen alten schwedischen Reisig geworden? Vergessen ist er, Herr Redakteur. Vergessen. Eine Schande ist das. So ist es. Und die Ruten. Nicht diese Ruten, mein Hansemännchen. Nicht die Ruten, die der liebe Vater so hurtig schwank, dass die liebe Mutter nachts merkwürdig seufzte und wir Kindlein schrien. Er war ein Sadist, der Scheißkerl. Nicht doch, Hans. Sowas kann den Herrn Redakteur nicht interessieren. Wir waren arm und deshalb ehrbar und rechtschaffen und hielten zusammen in Not und Lust. Die Not, die Lust, die Rute, Greta, die Rute. Sei still, du Nichtsnutz. Wir waren im Wald, um Reisig zu sammeln, damit die beschissenen Holzstücke besser brannten. Anders kann ich's wirklich nicht ausdrücken. Es war nämlich manchmal ganz schön kalt, Herr Redakteur. Das kann ich Ihnen sagen. Und dunkel, obwohl die Güte aus Mutters Augen leuchtete. Mama war so lieb. Und Papa war so strebsam. Da konnte man nicht Nein sagen. Da musste man einfach hinausgehen und Reisig für die Alten sammeln. Ja, es war ein Idyll, wie man so sagt. Dunkel und gemütlich. Die Nächte waren voller Geräusche. Wir Kinder waren wohl ein bisschen ehrbar hungrig, sodass unsere kleinen Mägen schrien und Vater stöhnte und Mutter seufzte. Aber das war Musik in der ärmlichen kleinen Hütte. Und hinterher lagen sie da und plauderten so nett. Sie haben große Mägen, die Kleinen, sagte Mutter. Sie war so lieb, Mama. Sei still, sagte Vater. Er war wohl müde, der Vater. War den ganzen Tag ehrbar und rechtschaffen gewesen. Besser zwei satt als vier hungrig, sagte Mutter. Darüber müssen wir reden, sagte Vater. Aber nicht jetzt, wie, gurrte Mutter. Vorher sagst du gar nichts und hinterher bist du schläfrig, du Warzenschwein. Sie hat doch nicht gegurrt. Lieb war sie und streng und rechtschaffen, aber sie hat nicht gegurrt. Sie hat gegurrt. Sie hat nicht gegurrt. Du willst dich nicht erinnern, wie es war. Man soll sich seiner armen, aber ehrbaren Kindheit nicht schämen, Greta. Du musst sagen, wie es war. Sonst glaubt der Herr Redakteur dir nicht. Du musst Respekt haben vor dem sozialkritischen Journalismus, Greta. Ich weiß nicht, ob er arm ist, aber ehrbar ist er. Wir leben von der Wahrheit. Hat er gesagt. Das haben Sie doch gesagt, Herr Redakteur. Und dann kam diese Geschichte auf, dass der sozialkritische Journalismus etwas ganz anderes ist als die üblichen Zeitungsschmierereien. Mutter hat nicht gegurrt, als sie Vater im Dunkel der Nacht als Warzenschwein beschimpfte. Vielleicht hat sie gar nicht gesagt, du Warzenschwein. Vielleicht hat sie gesagt, mein Warzenschwein. Das klingt doch gleich ganz anders. Das klingt gurrend. Hör auf zu labern. Vielleicht hat sie nicht mal das gesagt. Vielleicht hat sie gesagt, unser Warzenschwein. Das Schweinchen der ganzen Familie sozusagen. Also, erst stöhnt Vater, dann seufzt Mutter, dann gurrt Mutter unser Warzenschwein, dann schläft Vater ein. Darauf fällt doch der sozialkritische Journalismus nicht herein. Das musst du doch einsehen. Du bist nicht nett zu mir. Heul nicht, Greta. Lamentieren und heulen. Nach so einer Kindheit. Hört denn das nicht auf? Nein. Im Schlafzimmer hat sie geheult, Herr Redakteur. Am Esstisch hat sie geheult. Im Wald hat sie geheult. Und jetzt sitzt sie hier und heult. Dabei hatten wir doch eine so lichte Kindheit. Zum Donnerwetter! Lass uns jetzt vom Murmeln des Baches reden. Ich will nicht. Wir werden jetzt vom Murmeln des Baches reden, habe ich gesagt. Nachher kannst du ein bisschen was von den Bären erzählen. Von den Bären, habe ich gesagt. Greta, also los. Ich will nicht. Zum Kuckuck. Es gab reichlich Blaubeeren, Herr Redakteur. Na, Greta? Preiselbeeren. Lauter, Greta. Preiselbeeren. Na also. Sauerampfer. Sauerampfer, der gehört doch nicht zu den Beeren. Ich dachte, es ging darum, was der Boden hergab, was der Wald uns schenkte, ganz allgemein. Ganz allgemein. Da ist doch keine Ordnung drin. Was soll der Leserkreis denken? Ich mochte gern Sauerampfer. Preiselbeeren, Blaubeeren und, na? Walderdbeeren. Walderdbeeren, ja, da haben wir es. Preiselbeeren, Blaubeeren und Walderdbeeren. Aber das war im Sommer. Im Winter gibt es keine Beeren. Schreiben Sie das. Heutzutage haben die Leute ja keine blasse Ahnung mehr vom Naturhaushalt. Wann die Walderdbeeren rot werden, das wissen Sie schon. Ich möchte, dass auch ein bisschen was Schönes geschrieben wird. Mutter Gurte, die Walderdbeeren wurden rot, aber die Blaubeeren? Was soll der Leserkreis Schönes von den Blaubeeren denken? Sie waren süß. Das muss reichen. Jetzt kommen wir zum Murmeln des Baches. Du hast doch dauernd Hunger, sagte Mutter und drückte meinen Kopf unter Wasser. Da hielt sie ihn lange fest, weil ich richtig sauber werden sollte und vor allem in den Ohren. Das prickelte und rauschte und sauste und brauste. Richtig unangenehm war das. Mutter wollte einem die Dinge richtig einprägen. Sie nahm es genau mit den Ohren. Reine Ohren hören besser, sagte Vater. Ja, er hatte viel Kluges zu sagen. Viele dieser volkstümlichen Weisheiten sind heutzutage verloren gegangen, Herr Redakteur. So ist es. Was hat er noch gesagt? Das fällt mir jetzt so schnell nicht ein. Es wird schon noch kommen, im richtigen Zusammenhang. Sitz ordentlich am Tisch, hat er übrigens gesagt. Ist das eine volkstümliche Weisheit? Das ist es doch. Den kleinsten Bissen mit Anstand genießen gehört wohl auch dazu. Ohne Brot, Not und Tod. Das ist eher eine Selbstverständlichkeit, dass man verhungert, wenn man nichts zu essen bekommt. Hunger ist der beste Koch, sagte Vater. Das stimmt ja auch. Wer viel frisst, macht viel Mist, hat er auch gesagt. Aber das war wohl eher eine volkstümliche Deftigkeit. Mama sagte, gut gekaut. Ist halb verdaut. Ich erinnere mich genau bei jedem Bissen, den ich aß. Sie sah mich an und sagte das. Mama war so lieb, sie wollte, dass ich langsamer esse. Wer das Essen runterschlingt, schneller nur zum Lokus springt. Also das hat weder Vater noch als Mutter gesagt. Ja, ja. Das ist wohl eher eine volkstümliche Deftigkeit späteren Datums. Streichen Sie das, Herr Redakteur. Übermaß an Speis und Trank macht die Menschen faul und krank. Ja, aber das war wohl nicht das Problem im Elternhaus. Nein, das wohl nicht. Du warst fürchterlich mager, Hans. Erinnere mich nicht daran, das war schrecklich. Mager wie ein Stock. Mager und zäh, wie sie, sagte die da. Füll mal das Stöckchen, hast du gesagt. Es klang direkt unanständig. Was habe ich gar nicht gesagt? Fühl den Finger. Das habe ich gesagt. Lass mich deine junge, warme Hand fühlen, wie sie sagte, dieses Aas. Fühl du nur, habe ich gesagt, und mit der Stricknadel zugestochen. Hat die geschrien. Hans, das kann doch den Herrn Redakteur nicht interessieren. Die Hand, schrie sie. Ich will die Hand haben. Sie stand da und jaulte. Ich will deine Hand haben. Wärme, schrie sie, Wärme. Der Ofen. Es ist kalt. Ich bin einsam. Hat die losgelegt. Es war grässlich. Red nicht davon. Blaubeeren, Preiselbeeren, Walderdbeeren. Der Bach, der murmelte. Fängst du schon wieder davon an? Murmelte, rieselte. Und die Vögel, Greta, die lieben Vögel. Ja, die waren lieb, die Vögel. Und die Steine waren lieb. Die Steine? Ja, die Steine, die uns nach Hause geführt haben. Und die Vögel. Mama war so lieb. Ihr esst uns noch aus dem Haus, hat sie gesagt. Ihr esst von dem Haus, hat sie gesagt. Aber das war nicht sie. Wer denn? Sie. Sag mal, wie soll denn der Herr Redakteur aus alledem schlau werden? Wer ist wo? Warum musst du mich damit quälen? Wenn das der sozialkritische Journalismus ist, dann will ich viel lieber in die Woche kommen. In die Woche? Die Woche im Bild. Früher hieß sie Es war einmal, haben sie umbenannt. Wir haben sie jetzt probeweise für 3 Jahre Sonderangebot. Das interessiert doch hier nicht. Nein, keiner hat Interesse. Der Woche hätte ich jedenfalls viel lieber von meiner Kindheit erzählt. Ich sage, wie es ist, Herr Redakteur. Nachher können Sie draus machen, was Sie wollen. Ich sage, wie es ist. Das haben wir von unseren Eltern gelernt. Mama war lieb, Papa war rechtschaffen und von heiterer Gemütsart. Man soll sagen, wie es ist. Das haben sie uns beigebracht. Es hat keinen Zweck, so zu tun, als ob. Was man nicht hat, das hat man nicht, sagten sie. Wer hat, der hat. Raus in den Wald mit ihnen, dass sie verhungern, die kleinen Biester. Was fantasierst du da? Ich weiß nicht. Das habe ich mal irgendwo gehört. Weiß nicht wo. Vielleicht hast du es gelesen. Aber nicht in der Woche, da schickert nur der König mit der Prinzessin Tag für Tag. Ach, grauenvoll. Das ist doch nicht grauenvoll. Doch, es ist grauenvoll, dass ich nie in die Woche komme. Was habe ich mit der Geschichte hier zu tun? Nur weil man arm ist. Na, hör mal. Schließlich sind wir zu einem Wohlstand gekommen, den wir recht gut ertragen. Und wir ertragen die Dankbarkeit, die wir zu empfinden verpflichtet sind. Wir kommen gut zurecht mit unserer pflichtschuldigen Genügsamkeit. Glauben Sie ja nicht, wenn Sie jammert, Herr Redakteur, dass es nur, weil Sie Rheumatismus hat. Aber ich will in die Woche kommen. Dieser König, der aussieht wie ein Frosch, der ist immer drin. Ich will mit dem König in die Woche kommen. Das habe ich verdient nach einem langen, rechtschaffenen Leben. Dieser König ist nie ein Frosch gewesen. Jetzt bringst du wieder alles durcheinander. Dieser König war von Anfang an ein Prinz. Er küsste irgend so ein komisches Wesen und da wurde sie Königin. Ach, so war das? So war das. Das stand sowohl in der Woche als auch in seriösen Blättern. Aha. Ja. Du begreifst ja nicht, was du liest. Sie begreift nicht, was sie liest, Herr Redakteur. Ja, man ist ein genügsames Staubkorn, Herr Redakteur, das ist man. Heul nicht. Arm waren wir, Hans. Rechtschaffen waren wir. Gespart haben wir. Aber in die Woche im Bild sind wir nicht gekommen. Ja, ja, ja. Uns ein eigenes kleines Haus zusammengeknuspert. Was sagst du? Ich sagte, wir haben uns ein eigenes kleines Haus zusammengeknuspert. Sagtest du geknuspert? Ja. Sagtest du Haus? Ja, das sagte ich. Wer hat sich ein kleines Haus zusammengeknuspert? Nein, das stimmt nicht. Was stimmt nicht? In meiner Erinnerung spukt es. Ich höre etwas im Innenohr, wie man so sagt. In meinem inneren Ohr heißt das. Herrgott, das innere Ohr ist doch das Innenohr, auch bei dir. Mit dem Innenohr hört man das, was man hört. Mit dem inneren Ohr hört man das, was man nicht hört. Das ist der Unterschied. Hörst du es nun knuspern oder nicht? In welchem Ohr knuspert es? Wer knuspert sich mein Häuschen zusammen? Nein, ich komme nicht drauf. Knuspere nur weiter. Wer knuspert an meinem Häuschen? Das war es. Das wird wohl die Bank sein. Nein. Wer knuspert im Innenohr an meinem Häuschen? Das ist die Frage. Das bist du doch, Hans. Das warst du doch. Ich erinnere mich. Es rauscht in meinem inneren Ohr. Was war ich? Du warst es, der geknuspert hat. Sie hat es gesagt. Unsere liebe Mama, sie hat das gesagt? Nein, Mama hat gesagt, ihr esst uns noch um Haus und Hof. Die andere war es. Die hat gesagt, wir knuspert an meinem Häuschen. Das war nicht nett von ihr. Aber sie hat es ganz freundlich gesagt, aus ihrem Mund klang es süß. Das Haus? Ja, wenn es einmal nicht Preiselbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren und Sauerampfer gab, sondern etwas Ordentliches auf den Tisch kam, dann war da immer jemand, der jeden Bissen verfolgte. Vom Teller zum Mund gingen die Augen, vom Mund zum Teller, sie ließen nie los. So war es. Das können Sie schreiben, Herr Redakteur. Unser Mütterchen sah aus, als ob wir ihr in die Hand gebissen hätten, aber die andere tat nur so, als ob wir ein bisschen an ihrem Haus geknabbert hätten. Ein richtiges Kuchenhaus. Wer knuspert an meinem Häuschen? Sag mal, wie kannst du behaupten, dass das freundlich klang? Glauben Sie ihr nicht. Das sagt sie nur, weil sie in die Woche kommen will. Sie will unsere Kindheit vergolden. War sie denn nicht golden? War sie das nicht? Nein? Doch, doch. Mama war lieb, Papa war rechtschaffen und von heiterer Gemütsart. Aber was haben wir in der Weihnachtsnummer zu suchen? Du gönnst mir nichts. So ist es immer gewesen. Die Sache war so, Herr Redakteur. Dieses Aas sagte, sie könnte eine Hypothek auf das Haus aufnehmen, damit wir ein bisschen Fett auf die Knochen bekämen. Sie wollte uns an sich binden. Wie sie mich angesehen hat, wie sie den Bauch betastet hat. Sie hat sich manchmal ein bisschen auf den Bauch geklopft, das stimmt. Auf ihren und meinen. Ihr sollt mich nie vergessen, sagte sie. Hat sie das gesagt? Ja. Mit den Blicken hat sie uns verschlungen. Wir sollten in ihrer Schuld sein, damit sie immer jemanden hätte. Esst, sagte sie, esst. Wir sollten schön dick und dankbar werden. Herrgott, man kauft sich doch immer Menschen. Man mästet sich seine Sklaven in dieser Gesellschaft. Haben Sie gehört, Herr Redakteur? Jetzt habe ich die Gesellschaft ins Spiel gebracht. Wovon redest du? Das verstehst du nicht, Greta. Das ist ein sozialkritischer Redakteur. Schreiben Sie, so ist die Gesellschaft. Was fantasierst du? Sei still. Schreiben Sie, Herr Redakteur, schreiben Sie. Man nimmt Hypotheken auf, man kauft Brotbelag, man wird fett. Wo sind die Hypotheken? Auf der Bank. Für die Bank wird man zum Brotbelag. So ist die Gesellschaft. Das verstehe ich nicht. Du verstehst ja nie die Zusammenhänge, Greta. Aber der Herr Redakteur, der versteht sie. Na schön. Wir können es ja später nachlesen. Dann werde ich es dir erklären, die großen Zusammenhänge. Der Herr Redakteur und ich, wir sorgen schon dafür, dass du erfährst, was du mitgemacht hast. Das ist gut. Denn seltsam war es schon. Alles wird offenbar werden. Du wirst sehen. Ja, Hans, ich bin froh darüber. Ich hatte Angst. Wovor? Ich habe solche Angst, Hans. Ich habe Angst, wenn ich dran denke. Woran denn? An Mütterchens Stimme in der Nacht. Den Wald, den Bach. Die leeren Schüsseln, die vollen Schüsseln. Die andere da. Weißt du noch, wie sie uns angeschrien hat? Und ob? Ich will satt sein. Ich will es warm haben. Warum habt ihr keine kleinen, weichen Hände? Warum seid ihr so knochig und misstrauisch? Warum seht ihr mich so finster an? Kinder müssen gut sein. Ja, ja. Was hat sie damit gemeint? Dass wir gut sein sollten? Das kannst du dir doch denken. Ich war nie so sicher. Damals hatte man verschiedene Rezepte, wie Kinder gut geraten würden. Sagtest du Rezepte? Erschreckt mich nicht. Warum musst du mich immer so erschrecken? Wie war das mit dem Ofen? Ja, sie stand da und wollte mir etwas beibringen. Sie hatte den Arm um meine Schulter gelegt und redete und redete. Ich verstehe nicht, sagte ich, ich verstehe nicht. Und dann? Du warst ganz schön dumm, hast Samenkörner ausgestreut, damit wir zurückfinden könnten. Die Vögel haben sie aufgepickt. Davon sprachen wir jetzt nicht. Wir konnten nicht auf sicheren Faden zurück zu Mama und Papa. Der Ofen, Greta, der Ofen. Da drin ist es warm und schön, sagte sie. Der Teig wird zu Brot, lecker gefärbt und schön knusprig muss es sein. Das ist wie bei den Menschen, sagte sie. Die Wärme tut ihnen gut. Meine Tage sind kühl gewesen, meine Nächte kalt. Ich brauche euch, meine Kleinen. Ich hungere. Weiter war nichts. Nichts? Nein. Ich weiß noch, du warst draußen, hast den Hühnern die Federn ausgerupft. Ich habe sie gackern gehört, obwohl das Feuer im Ofen prasselte, obwohl der Bach in meinem inneren Ohr murmelte. Der Bach, was soll das jetzt? Du schmückst die Geschichte aus. Es wurde dunkel außerhalb des Feuers. Du warst zu grausam zu den Hühnern. Sie schrien. Ach was? Sie schrien. Ich habe sie versorgt. Das Aas sagte, ich durfte sie nicht allein lassen, ich sollte draußen bleiben, während du backen lerntest. Backen konnte ich doch schon. Ja, das sagst du jetzt ja. Und das dachte ich damals auch. Aber hier ging es doch wohl um eine ganz besondere Sorte. Ich wollte nichts davon hören. Also, es kann schon sein, dass ich die Hühner ein bisschen gerupft habe. Mir ist als ob ich auch gesungen hätte. Er war immer so sangesfreudig, Herr Redakteur. Was hast du gesungen? Rußig vom Ofen sind Decke und auch Wand. Bei einer Schwester hat sich den Po verbrannt. Das war eine Improvisation, Herr Redakteur. Das heißt, ich habe aus jedem Anlass etwas erfunden. Später habe ich das oft bei Gesellschaften getan. Ich hatte viel Erfolg damit. Was singt der da, fragte sie. Ich kann es nicht verstehen bei dem Geprassel. Ach, sie hat immerhin gefragt. Es hat sie immerhin ein bisschen interessiert. Oh ja, oh ja. Ich bin so mager und klein geraten. Tauge wohl nicht zum Sonntagsbraten. Was singt er da? Ich kann nichts verstehen bei dem Geprassel. Was hat er gesungen? Warum hielten Sie mich für so alt? Ich war doch gar nicht so alt. Und sie sahen mich an, als ob ich abstoßend hässlich wäre. Ich war doch gar nicht abstoßend hässlich. Sie hielten mich für böse, weil sie an Bosheit gewöhnt waren. Aber ich bin doch gar nicht so böse. Man wird doch das Recht haben, sich zu verteidigen. Aber wenn man allein wohnt und meint, dass etwas Gemeinsamkeit doch nicht schlecht wäre in diesem Erdenleben. Aber ich war ja so furchtbar schüchtern, hatte es schwer mit Gleichaltrigen. Erst hielt ich mich an Ältere. Im reiferen Alter suchte ich nach Jüngeren. Dann kam eine Zeit, in der ich gar nicht mehr suchte. Da hielt ich mich für nutzlos, für vollkommen nutzlos. Der Wald brauchte mich nicht. Man brauchte nur in ihm aufzugehen. Aber der Mensch kann nicht im Wald aufgehen. Viele haben es versucht, aber keiner hat es geschafft. Soviel ich weiß. Keiner. Und keine Kinder. Allein. Die Vögel singen für dich, aber nie mit dir. Da bringt es schon mehr Gemeinsamkeit, mit den eigenen Hühnern zu gackern. Aber das gibt einem auch nicht viel. Und ich war immer ein bisschen unentschlossen in puncto Geselligkeit. Ich konnte mich nicht einmal für ein Lieblingshuhn entscheiden. Also ging ich brummelnd umher und sammelte Nüsse, wie es meine verdammte Schuldigkeit war. Eine einsame Alte muss brummeln und Nüsse sammeln. Das Problem war nur, dass ich noch gar nicht so schrecklich alt war. Ich war eigentlich noch nicht im Nüsse-Sammelalter. Aber ich tat, was ich konnte. Da gehe ich nun umher und brummele, brummelte ich. Und die eine oder andere Nuss rutschte wohl in die Schürzentasche, um den Schein zu wahren. Das ist das Merkwürdige. Man tut alles Mögliche, um den Schein zu wahren, auch wenn man ganz allein ist. Als ob man sich hineinversetzt in die anderen, die einen sehen sollen. Und dann wünschst du dir vielleicht, dass jemand kommt und dich beobachtet und über dich nachdenkt. Jesus stand ja zur Diskussion. Aber irgendwie hat er nie zu meiner Welt gehört. Was tut man also, wenn da plötzlich ein paar Kinder auftauchen? Man freut sich vielleicht zu sehr. Man heißt sie vielleicht allzu heftig willkommen. Man erschreckt sie vielleicht mit seinem heißen Wohlwollen. Einsamkeit schafft kein Maß. So schrecklich wild war ich doch gar nicht. Aber wenn man keine eigenen Kinder hat, muss man doch ein bisschen wild auf die Kinder anderer Leute sein. Sie verhätscheln. Wenn man eigene hat, kann man eher kritisch sein, mit ihnen schimpfen. Aber ich war ja so schüchtern, dass ich mich beinahe selbst auslöschte, wenn ich mit jemandem zusammen war. Und so klappte es nicht. Das heißt, wissen kann man so etwas nicht. Es kann ja auch dieser Körper gewesen sein. Ganz allein. Mit seinem eigenen Unwillen. Es schmerzte jedenfalls in den Titten, als ich sie da Hand in Hand unter dem Ahorn stehen sah. Ich muss Titten sagen, weil es sonst so schön klingt, dass ich an dem wahren Inhalt zweifle, der Sehnsucht ist. Ja, nun bin ich wieder soweit. Ich schmücke mich mit Gefühlen, die ich nicht haben soll. Sie erschrecken und erschrecken und erschrecken. Mich selbst und andere. Komm her. Mein kleiner Junge. Dann werde ich dein Geschlecht verschlingen und die himmlische Mutter zwingen, uns gemeinsam in ihren Armen zu tragen. Nein, jetzt bin ich wieder soweit. Diese Eigentümlichkeiten, die in mir brennen wie verirrte Psalmenverse. Komm her, mein kleines Mädchen. Dann will ich dich mit Rosendornen stechen und dich trösten für das, was ich selbst Böses gewollt habe. Also, verschloss ich Türen und Fensterläden. Ich setzte mich in die hinterste Ecke und starrte und lauschte ins Halbdunkel. Was knuspert da an meinem Herzen? Mein ganzer Körper schmerzte unter all den Hüllen. Geht weg, geht weg! Lasst euch von den Steinen den Weg zeigen. Folgt den Vögeln. Nach Hause, nach Hause. Ihr habt doch eine Hütte mit Vater und Mutter darin. Und da ist das Bett und der Herd und die Schüssel und der Löffel und die Katze und die Ziege und die Hacke und der Spaten und die wohlige Menschenwärme. Habt ihr solche Angst? Steht ihr da und kratzt mit den Nägeln an der Hauswand? Was ist das, was ich höre? Ich horche und höre viel zu viel. Wer kratzt und knuspert da? Hier sitze ich zusammengekrümmt und schäme mich. Aber warum in aller Welt muss ich mich schämen? Ich habe mich doch allen Möglichkeiten der Schande entzogen. Aber vielleicht ist gerade das die Schande. Geht weg, ich bin doch eine Frau, auch wenn ich in euren Augen nur eine alte Hexe bin. Jede kleine Runzel, jeder kleine Fleck auf meiner Haut ist ein Zeichen des Schrecklichen. Was ist denn so schrecklich? Hier eine kleine Warze. Da ein kleiner Leberfleck. Und das Haar vielleicht ein bisschen strähnig unter dem Kopftuch. Aber unter all den Schichten aus Schürzen, Röcken und Blusen ist der Körper rund und warm. Er ist vielleicht gefährlicher als all die kleinen, unheimlichen Zeichen. Ja, ist es der, an meiner Haut knuspert? Ja, so kann man auch fragen. Kommt herein, dann dürft ihr knuspern. Ruhig jetzt, du arme jugendliche alte Schachtel. Und wenn sie nun arm sind, dann werde ich für sie sorgen. Ihnen Essen geben, ihnen gut zureden, sie streicheln, sie mit den Blicken liebkosen. Sie sollen essen, bis sie platzen. Sie sollen von der reinen Streichelwärme einschlafen. Aber dann musst du wohl erst die Tür öffnen. Mit dem kleinen Mädchen werde ich spinnen und backen. Und der kleine Junge soll seine munteren Spiele spielen. Kleine Dämme im Bach bauen und den Hühnern die Federn ausrupfen. Wer klopft an meine Tür? Wer knuspert an meiner Wand? Herein! Kommt herein! Sind das ein paar dünne Dinger? Das soll bald besser werden. Wie die Hefebrötchen sollt ihr aufgehen. Oh, ich merke, dass ich es nicht gewöhnt bin, mit Leuten zu reden. Sind es nur hässliche Laute, die aus meinem Mund kommen? Darf ich deine Hand fühlen, mein Junge? Darf ich deinen Bauch drücken, meine Kleine? Oh, nee. Nee. Es wird schon gut gehen, wenn wir uns nicht übereilen. Ich glaube, ich verbrenne. Ich hoffe, ihr friert. Ich hoffe, ihr hungert. Zufrieden dürft ihr nicht sein, ihr kleinen Biester. Noch nicht. Oh, ihr führt mich sehr in Versuchung. Ich will euch alles geben. Esst ruhig das ganze Haus auf. Wenn ihr nur gut und fett davon werdet. Und jetzt machen wir Feuer. Das Mädchen bäckt. Der Junge quält den Hahn. Was für ein Idyll. Was singt er da? Hübsch ist die Greta wie eine feine Braut. Zuckerstückchen Zähne und Mandelblütenhaut. Naja, das war wohl ein bisschen gesucht. Aber es war eben eine Improvisation. Ich suchte und suchte und so wurde es wohl ein bisschen gekünstelt. Aber es ging ja darum, den Gesang am Leben zu erhalten. Die Macht der Musik, von der man immer redet. Vielleicht hat dein Gesang die Hühner zum Schreien gebracht. Das sagt sie nur aus Bosheit, Herr Redakteur. Wir waren wohl alle ein bisschen durcheinander, sie und ich und die Hühner. Aber sie nicht, die da, die war nicht durcheinander. Die wusste, was sie wollte. Die wusste, worauf sie Appetit hatte. Ja, red nicht davon, Hans. Lass sie in Frieden. Lass sie vergessen sein. Der Herr Redakteur will doch sicher noch mehr über unser Elternhaus wissen. Mama war so lieb. Papa war so rechtschaffen und von so heiterer Gemütsart. Warum schreiben Sie das nicht? Ist das nicht neu genug? Ich verstehe. Es müssen immer Neuigkeiten und wieder Neuigkeiten sein. Aber was soll man tun, wenn einem so schrecklich dumme Fragen gestellt werden? Hans! Ja, was ist? Pass auf, was du redest, das kommt alles in die Presse. Ach was? Glaubst du, der Herr Redakteur ist so dumm zu schreiben, dass er dumme Fragen stellt? Hältst du ihn für so dumm? Nein, das würde ich mir nicht erlauben. Na also? Sie würde es sich nicht erlauben, sie für dumm zu halten, Herr Redakteur. Ich auch nicht. Dahinter steht eine strenge christliche Erziehung. Rosi, die reich ist und sich eine Analyse leisten kann, die schimpft viel auf die Zeitungen. Sie trägt rot. Wieso rot? Sie ist Sozialistin. Das kann sie sich gut leisten, sagt sie. Die mit ihrem Trauma und all ihren Extravaganzen. Ich weiß schon, wie sie dazu gekommen ist. Sie hat sich verkauft an einen reichen, behaarten Kerl. Ein richtiger Mann weiß auch nicht. Hätte ihre Großmutter sein können. Jetzt machst du Scherze, Greta. Aber vergiss nicht, es waren schlimme Zeiten. Es waren schlimme Zeiten, Herr Redakteur, das stimmt. Nun schreiben Sie das doch. Schreiben Sie. Sonst verzeiht man uns nie. Was sollen wir mit Verzeihung? Du bist ja nicht gescheit. Das weißt du doch, dass ich nicht gescheit bin. Dass wir Verzeihung brauchen. Ich will nicht, Hans. Ich will sie nicht mein Leben lang mit mir rumtragen. Aber du hast sie doch verdient, Greta. Quäl mich nicht, mein Hans. Sie will nicht, Herr Redakteur. Sie können ebenso gut gehen. Hier kommt nichts mehr heraus. Mama war lieb, Papa hatte für jeden ein freundliches Wort, unsere Eltern waren arm, aber rechtschaffen und von heiterer Gemütsart. Weine nicht, Greta. Der Herr Redakteur geht gleich. Kommen wir noch mal ein bisschen zur Natur. Wir hatten ja immer die Natur um uns. Das hatten wir. Den Wald, die Beeren, den Bach, die Zweige, die Vögel, die Steine, den Reisig. Es war eine gute Umwelt. Schreiben Sie das. Sobald es zu Hause unerträglich wurde, gingen wir in die Umwelt hinaus, Greta und ich. Das war noch vor der Zeit der Verschmutzungen. Wenn es Verunreinigungen gab, dann waren wir das. Mutters und Vaters eigene kleine Emissionen, könnte man sagen. Damit sie auch die Emissionen unterbringen können. Hinaus mit ihnen in den Wald, sagte Mama. Wie sollen sie sich nur vor den Tieren retten, sagte Papa. Er hatte immer ein freundliches Wort. Vor den wilden Tieren. Es ist so dunkel im Wald, sagte Greta. Die weißen Kieselsteine sind das Licht der Armen, sagte Hans. Als Kind hatte er eine richtige poetische Ader, kann ich Ihnen sagen. Und Greta war hübsch. Das können Sie sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Viel hübscher als die kleine Aschi, die reich geheiratet hat. Sie war auch aus unserer Gegend. Die kommt immer in die Woche. Ja, ja, darauf kommt es doch nicht an. Aber es ist wie ein Zeichen, Hans, es ist wie ein Zeichen. Kannst du nicht aufhören? Du beleidigst den Herrn Redakteur, wenn du so tust, als gäbe es nichts Wichtigeres, als in die Woche zu kommen. Ich will ja tun, was man von mir erwartet. Ich bin so ängstlich. Und es ist viel einfacher, sich für die Woche was auszudenken, als für den hier. Der Woche hätte ich erzählt, wir seien mit Perlen und Edelsteinen nach Haus gekommen. Tja, von sowas leben die schließlich, du Dummchen. Er will nur Scheußlichkeiten wissen. Ja, er muss ja auch leben. Aber geht doch bald, Hans. Aber ja, aber ja. Dann können wir wieder hier sitzen und alles schön vergessen. Aber ja, aber ja. Wir haben Zeit genug. Und die anderen lassen nie von sich hören, Rosi nicht und Aschi auch nicht. Nein, die haben genug mit sich zu tun. Und wir mit uns. Aber es ist, als ob sie von unseren Problemen nichts wissen wollen. Wahrscheinlich, weil sie so fürchterlich war. War sie das? Ja, das war sie. Na ja, ich war ja bei den Hühnern. Sagst du immer. Warum bist du nicht reingekommen aus dem Hühnerstall? Ich war beim Spielen. Beim Spielen? Du warst beim Spielen. Ich war beim Spielen. Zum Donnerwetter, wir haben nie gespielt. Ich habe gerupft. Sie haben geschrien, die Hühner, wenn du mit ihnen gespielt hast. Mir kam es so vor, als hätte sie auch geschrien, das Aas, aus dem Haus. Wo du warst. Jetzt hat er bald die richtige Temperatur, sagte sie. Jetzt können wir gleich backen. Sieh mal das schöne Feuer, Kleines, sagte sie. Spürst du die gute Wärme? Du und ich und der kleine Hans. Ja, von dir sprach sie auch. Sie fand mich zu mager. Ich meine es gut, sagte sie. Wie soll ich euch das nur begreiflich machen? Sie sah zu scheußlich aus. Wirklich? Ja, vielleicht. Sie kehrte mir den Rücken zu, sie redete und redete. Sie wollte mich immer ein bisschen dicker haben. Er redet so viel vom Essen, der kleine Hans, sagte sie. Ich glaube, er bekommt nie genug. Berge von Belag, Häuser aus Brot. Der Berg war aus Stein, das Haus war aus Holz. Ich habe mir die Hühner ins Hemd gesteckt. Es war auch so ein Einfall. Aber das machten sie nicht. Sie flatterten und schrien, diese Scheißhühner. Sie packte mich am Nacken. Du hast doch gesagt, sie stand mit dem Rücken zu dir. Wir haben uns umkreist, sozusagen. Spürst du die Wärme, sagte sie? Genau. Es ist meine, es ist deine, es ist unsere. Dann wanderten ihre Finger meinen Rücken hinunter. Ticketok, ticketok, wie viel Hörner hat der Bock? Ach was, eher wie eine Spinne, bis hinunter zur Kimme. Greta, denk daran, dass der Herr Redakteur hier ist. Ja eben, deswegen habe ich mich hinter sie gestellt. Weil der Herr Redakteur hier ist? Ich erinnere mich nicht. Als ob es blinkt. Als ob es blinkt? Dunkelhell. Ich war doch ziemlich klein und schmächtig. Aber stark. Meinst du? Kann sein. Die Ernährung war miserabel, aber das Reisigsammeln machte stark. Und es gab ja Wasser zum Tragen. Ihr könnt hier bleiben, sagte sie. Sagte sie das? Ja. Ich meine, ich hätte es bis in den Hühnerstall gehört. Wir haben doch die liebe Mutter und den lieben Vater, sagte ich, die euch rausgeworfen haben, damit euch die wilden Tiere zerreißen, sagte sie. Aber die Vögel sind unsere Freunde, sagte ich. Ihr sollt hier bleiben, sagte sie. Ich will euch haben. Ich will euch haben. Was steht ihr denn hier und redet? Ab mit ihr ins Feuer. Was sagst du? Der Ofen, der Ofen. Ach Aber sie meint es doch gut. Wir haben Essen und ein Bett. Und wir sollen unser Leben lang Danke sagen. Nein, sie ist böse. Böse, abstoßend. Der Lichtschein hüpft über ihr Gesicht. Das gibt so seltsame Schatten. Man kann nicht erkennen, was sie will und denkt. Und dann? Ja, ja, ja. War sie es, die schrie? Wann ist die Hühner? Als ob ein Heulen durch den Schornstein hinausfuhr. Dann ist es still. Still. Man hört nichts mehr. Nichts mehr zu hören, Herr Redakteur. Ich will schlafen. Ja, ja. Du musst warten, bis der Herr Redakteur gegangen ist. Wo sollen wir jetzt hin? Wir müssen nach Hause gehen, Greta. Ja, das müssen wir wohl. Durch den Wald nach Hause. Mama ist lieb, Papa ist rechtschaffen und von heiterer Gemütsart. Aber wie sollen wir glauben können, dass man uns haben will? Ja, das ist wahr. Vielleicht kann der Herr Redakteur etwas dazu sagen. Wie soll man glauben können, dass einen jemand haben will in diesem Leben? Aber Sie müssen ja nicht antworten. Sonst noch Fragen? Vielleicht, ob das Ganze ein schrecklicher Irrtum war? Ja, das ist die Frage. Was soll man darauf antworten? Eine einfachere Frage wäre, wie wir nach Hause gefunden haben. Beantworten kann ich sie auch nicht. Du, Greta? Nein. Keine Körner, keine Vögel, keine Kieselsteine wiesen den Weg. Und still war es. Kein Wind. Als wir den Rauch erblickten, stieg er senkrecht aus der Hütte auf. Ich weiß noch, dass ich dachte, warum kann Rauch nicht schreien? Wir standen bis zum Morgengrauen am Waldrand. Wir wollten nicht hingehen. Wir wollten nicht hören, was sie miteinander redeten, die beiden. Und dann wurde es hell. Und seltsamerweise noch immer kein Geräusch. Es waren wohl die Hühner und sie da, die uns das Gehör verstopft hatten. Und plötzlich stand Mama auf der Treppe. Wir sahen, dass sie schrie, aber wir hörten nichts. Und dann schrie sie wieder und da verstand ich, dass es Worte waren. Gut, dass ihr kommt, schrie sie. Vater hat Schmerzen und kann nicht arbeiten. Das war nett gesagt. Sie meinte, dass wir bleiben dürften. Vater hat sein heiteres Gemüt behalten, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls schreiben wir das, Herr Redakteur, wenn ich darum bitten dürfte. Es gibt nicht viel Güte in dieser Welt. Man muss sie nutzen, wo man sie findet. Tja, ich glaube, das war alles, nicht wahr, Hans? Ja, ja. Das war's wohl. Außer, dass wir dankbar sind, natürlich. Ja, dass wir dankbar sind. Sehr dankbar. Natürlich. Sie hörten Hans und Greta, ein Hörspiel von Erland Josefsson, aus dem Schwedischen von Marianne Veno. Es sprachen Hans, Joachim Wichmann, Greta, Eva Ingeborg Scholz, die Hexe, Hannelore Hoger. Toningenieur Johannes Carstens, Technik Suse Wöllmer und Anja Hilbig, Regieassistenz Waltraud Heise und die Regie hatte Hans Rosenhauer.